das war das Neue, das uns erfreue. Unsere singende, klingende Wochenplauderei auf dieser Welle von Österreich. Komme ich wieder am nächsten Sonntag, ich bin so frei. Der Nachspann ist jetzt dreimal gelaufen. Wir mussten früher aussteigen. Das ist noch nie passiert. Können Sie stolz sein. Wer sind Sie? Rosenzweig. Der Redakteur der Sendung. Also, jetzt nicht mehr. Aber ehrlich, ich wollte eh seit Monaten aufhören. Was ist eigentlich gerade passiert? Die Erinnerung verschwindet bereits. Die Sendung ist gut gelaufen. Dann war natürlich vom Papst die Rede. Nach ihm werde ich immer gefragt. Und dann ist alles in Unordnung geraten. Geärgert habe ich mich, vielleicht sogar geschrien. Und ich habe mich an die Dreharbeiten von Molander erinnert, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Den Molander haben wir nicht gedreht. Mein Vater war dabei. Ihr Vater? Bei den Statisten im Konzertsaal. In der Halle 7 im Atelier in Barrandov. Als sie mit Papst den Fall Molander gedreht haben. Ich habe überall gesucht, es gibt keine Kopie. Das Negativ ist verloren. Und sie sind wohl der Einzige, der die Muster gesehen hat. Außer Papst, aber Papst ist tot. Bringen Sie mich zur Straßenbahn. Ein Auto wird Sie fahren, Herr Wilczek. Das da, auf den Bildern da, das ist doch der Peter Alexander. Das ist ein Profi, kann schon am ersten Drehtag den ganzen Text. Eine junge Schauspielerin. Ich sag den Namen jetzt schon gut. Mein Vater hat überlebt, falls Sie es wissen wollen. Das freut mich. Aber was war denn mit Ihrem Vater? Ach was, vergessen Sie es. Die jungen Leute haben einfach kein Benehmen mehr. Ins Sanatorium Abendruh. Die werden sicher krank sein, Frau Neid. Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 3. Liebe Frau Papst, willkommen in unserem Zirkel. Sehr erfreut. Ich bin Else Buchholz. Das ist Maria Lotropf, die Gattin von Professor Alwin von Lotropf. Das ist Grit Borger, die Gattin von Dr. Borger aus dem Finanzministerium. Das ist Heidrun Hippler. Sie wissen natürlich, hallo, wer ihr Gemahl ist. Und hier Henny Porten. Die kennen Sie ja. Sie dreht gerade mit ihrem werten Herrn Gemahl. Komödianten, natürlich. Sehr erfreut. Liebe Freundesrunde, das ist Gertrude Pabst, die Gemahlin vom großen Georg Wilhelm Pabst. Sie möchte unseren Lesezirkel kennenlernen. Schön. Sehr freuen wir uns. Sehr. Oh, wirklich sehr. Ja, einen schönen guten Nachmittag Ihnen, liebe Frau Pabst. Danke, Frau Hippler. Ja. Trude überlegte, ob sie nachfragen sollte, wer denn der Gemahl sei, von dem sie angeblich wissen sollte. Aber längst hatte sie gelernt, dass jede Nachfrage ein Fehler sein konnte und dass man im Zweifel besser schwieg. Ich freue mich auch sehr. Ich lese gerne, schon mein Leben lang. Ach, das ist gut. Henny, hab Dank für die Einladung. Wir werden sehen, ob wir zusammenfinden. Also nicht jede kann mit jeder lesen. Ja. Natürlich, man muss auch seelisch harmonieren. Natürlich hatte Trude nicht herkommen wollen. Aber das waren die Frauen einflussreicher Männer. Es konnte lebenswichtig sein, sie zu kennen. Das war auch der Grund, warum Papst Henny Porten bei den Dreharbeiten gebeten hatte, Gertrude zum Club einzuladen. Sehr nachdrücklich gebeten, hat er gesagt. Und wie immer, wenn er eine seiner Hauptdarstellerinnen erwähnte, war zunächst kalter Schreck durch ihren Körper gefahren. Aber nein, Henny war keine Louise. Henny war glücklich verheiratet, sehr glücklich sogar, denn sie weigerte sich, sich von ihrem jüdischen Mann scheiden zu lassen. Und irgendwie hatte Trude sich auch darauf gefreut, mit anderen Menschen über Bücher zu sprechen. Sie fühlte sich sehr allein an den langen Tagen, an denen Wilhelm im Studio in Geiselgasteig arbeitete. Jakob kam nur an den Wochenenden aus dem Internat und Erika war sicher in ihrem luxuriösen Altenheim, in dem die Eltern hochrangiger Parteimitglieder lebten. Wenn Wilhelm spätabends heimkam, war er müde, aber er war auch aufgeregt und voll zielloser Unruhe. So war es immer, wenn er einen Film drehte. Es wird gut, Trude, es wird gut. Die Technik ist hervorragend. Ich habe die besten Theaterschauspieler des Landes und im Drehbuch steht nicht eine Zeile, für die ich mich schämen muss. Weder in Frankreich noch in Amerika habe ich so ungehindert arbeiten können. Also. An diesem Punkt erschrak er normalerweise und sagte, dass es natürlich ein großes Unglück sei, hier festzusitzen. Dann schwieg er eine Weile, schaltete das Radio ein, denn die Wände zur Nachbarwohnung waren dünn. Was glaubst du? Dass man den Lügen nicht glauben darf. Alles wird zusammengerichtet. Alles. Wer möchte denn heute anfangen? Bitte? Wer möchte anfangen? Wir reden heute über die Sternengeige von Alfred Karasch. Also ich glaube, dass wir uns mittlerweile alle Karasch-Kenner nennen dürfen. Ja. Seitdem wir letztes Jahr Winkelbunter Wimpel gelesen haben. Wahre Dichtung. Oh ja, und dann seinen bemerkenswerten Erfolgsroman Parteigenosse Schmiedicke, haben wir uns jetzt also entschlossen, uns Karaschs neues Buch. Ja, vielleicht möchte unser lieber Neuzugang. Frau Gertrude? Ja, ja. Also, was soll ich sagen? Ja, was sollte man sagen? Das Buch war so uninteressant, dass es nicht einmal schlecht war. Ein junger Geigenvirtuose spielte ein großes Konzert, das ihn zum Star machte. Dann aber warf man ihm vor, eine Stradivari gefälscht und verkauft zu haben. Seine tugendreine Schwester war mit einem Staatsanwalt verlobt, der nur aus Treue und Pflichtbewusstsein bestand. Und so war er natürlich zerrissen zwischen der Liebe und... Es ist spannend. Ja, spannend ist es. Schon ein spannendes Buch. Wohl, aber ist das alles Trude? Ich mag es, dass, wenn der Musikkritiker seine Hymne auf den Geiger, also dass, wenn er die Hymne noch im Konzert sitzend schreibt, zufällig dessen Mutter neben ihm sitzt. Die blickt ihm über die Schulter und sieht, dass ihr Sohn berühmt werden wird und ist so glücklich. Ja, das ist schon etwas albern, aber wenn man so will, ist es auch wirklich sehr bewegend. Albern? Entschuldigung, wahrhaftig ist das. Das ist wahrhaftig und kraftvoll und überhaupt nicht albern. Obacht! Karasch ist Heidruns Lieblingsautor. Ja. Durch Parteigenosse Schmiedicke habe ich die Bewegung, die durch unser Land ging, wirklich begriffen. Natürlich, ein sehr starker Roman. Oh, ein einzigartiger, bemerkenswert. Als der Roman erschien, da gab es ja noch Buchkritik, die wurde später erst verboten. Es gab also einen Verriss in irgendeinem Schmierblatt. Aber dann schrieb Karasch selbst eine Antwort, in der er dem Skribenten mitteilte, dass sein Buch einen Unbedenklichkeitsvermerk der Prüfungskommission zum Schutz nationalsozialistischen Schrifttums trug und dass daher ein Angriff auf das Buch zugleich auch als Angriff gegen eine Dienststelle der Reichsleitung zu bewerten sei. Ha! Der Schmierfink! Musste sich öffentlich entschuldigen. Zu Recht. Ja, zu Recht. Ich habe so gelacht. Ja. Haben Sie denn alle Bücher von Karasch miteinander gelesen? Ja, nun, es gibt ja immer einen neuen Karasch, nicht wahr? Gott sei Dank. Ja. Kaffee, Kuchen. Oh ja. Ja. Ja. Wunderbar. Oh. Ich hoffe, Sie mögen Quittenkuchen. Ach, na ja. Schlechte Zeiten, um gutes Obst zu bekommen. Aber der Kaffee ist aus echten Bohnen. Oh. Mit Zucker geht alles. Die liebe Else verwöhnt uns immer. Ja. Liebe Gertrude, Sie müssen uns jetzt aber sagen, wie Ihnen das Buch gefallen hat. Oh ja. Was spannend war es. Ja, das haben Sie ja schon gesagt. Mir hat am besten das Mädchen gefallen. die Reihen sie liebt, so unschuldig und gut. Ja. Es hat mich an Eichendorff erinnert oder Hesse. doch, Hesse, den darf man nicht. Ich meine, der ist doch noch. Natürlich, natürlich. Hesse ist noch, lebt lange schon in der Schweiz, also nicht erst jetzt. Und was denken Sie von der Figur des Staatsanwalts? Er ist doch der wahre Held der Geschichte, nicht? Ja, der alte oder der junge Staatsanwalt? Das ist doch die entscheidende Frage. Was denken Sie, liebe Gertrude? Man denkt, es wäre der Sohn, aber dann ist es doch der Vater, der alles in Ordnung bringt. Und Das reicht nicht, sagte eine Stimme in ihr. Denk daran, dass du aufgenommen werden willst. Aber sie lesen nur diesen Karasch, antwortete eine andere Stimme. Jede Woche treffen sie sich und reden nur über dieses Zeug. Also, das ist wohl das Stärkste. Dass es doch wieder der Vater ist, der den Sohn rettet. Und das Mädchen gleich mit. Er will sie ja wegschicken, aber dann ist er so berührt von ihrer Tugend. Das ist wirklich, wirklich bewegend. Mhm. Alles schön. Haben Sie denn das Buch Ihrem verehrten Herrn Gemahl empfohlen zum Verfilmen? Ich meine, er könnte doch etwas Wunderbares aus der Sternengeige machen, oder? Oh ja, halt, eine gute Idee. Woher hast du denn diese schönen Porzellantassen? Wenn mich nicht alles täuscht, waren die letztes Mal noch nicht hier. Ein Antiquitätengeschäft in der Feldmoringer Straße. Dort habe ich das ganze Service gefunden. 85 Reichsmark. Milch? Oh ja. Yes. Oh ja. Ja, wo habe ich nur meinen Kopf? Jetzt habt ihr die ganze Zeit den Kaffee schwarz getrunken. Und die Milch steht noch in der Küche. Wir wussten die Zuckerdose nicht. Ist aber besonders schön. Böhmisch? Um noch einmal von Karaschs Stil zu sprechen. Ich habe genau so eine Dose schon gesehen. Aber nicht hier, das war drüben bei den Mann. Jedenfalls war das genau so eine Wie Dose. Finden Sie denn das Ende, liebe Gertrude? Das Ende ist gut. Ja, ja, aber was genau daran? Wie er alles vorbereitet und dann löst. Gestern Nacht war Trude irgendwo im letzten Kapitel eingeschlafen. Sie hatte also keine Ahnung, wie die Sternengeige endete. Aber was sagen Sie zum letzten Satz, Gertrude? Trude beugte sich vor, nahm ein Stück Kuchen, schob es in den Mund und gestikulierte hilflos, um zu zeigen, dass sie gerade nicht sprechen konnte. Henny, würden Sie uns vielleicht wieder ein bisschen vorlesen? Oh ja, bitte. Sehr gut. Ja. Wir haben nicht das Recht, auch noch das Leben eines anderen in unser Unglück hineinzuziehen. Es ist nicht der Stolz, Mutter, es ist nicht der Stolz. Mit zitternder Hand strich Frau Kästner Elisabeth über das Haar. Henny hatte gut vorgelesen, mit feinem Timbre, hoher, aber voller Stimme und der Satz, sondern du liebst ihn, Kind, war wie ein Seufzen herausgeströmt. Das war wunderbar. Ich werde nie vergessen, wie ich unsere liebe Henny in Schnitzlers Der einsame Weg gesehen habe. Gerade in der Josefstadt, inszeniert von das ist lange her. Otto Heminger, nicht? Grit. Grit, es reicht jetzt. Ich muss Sie wirklich bitten. Immer lenken Sie ab. Ja. Komm vom Hundertsten ins Tausendste. Erst irgendeine Zuckerdose und jetzt Schnitzler. Immer Sachen, die gar nichts. Aber ich wollte doch Nein, sagen Sie nichts. Sagen Sie einmal nichts. Ein Zirkel wie dieser ruht auf Übereinstimmung, auf Gleichklang. Wo das nicht gegeben ist, liebe Grit, bei aller Wertschätzung, vielleicht machen wir eine Weile ohne Sie weiter. Keine sprach ein Wort, während Grit Borger mit unsicheren Händen ihre Handtasche aufnahm, ein besticktes Taschentuch hervorholte und sich die Tränen wegtupfte. Vergessen Sie nicht Ihren Mantel. Wie schön, dass Sie jetzt bei uns sind, Trude. Ja. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Lektüren. Ja. Was lesen wir als nächstes? Papst hatte selten einen so spektakulären Sonnenaufgang gesehen. Erstarrte Flammen schienen über den Horizont zu ziehen. Gletscher funkelten, Gewölk hing in feurigen Fasern im Himmel. Sekunden später ließ gleißendes Tageslicht die taufeuchten Wiesen aufstrahlen. Ausgerechnet hier wollte sie also Spanien vortäuschen, im bayerischen Krünn. Ein ganzes Dorf hatte sie aus Sperrholz bauen lassen. Geld hatte keine Rolle gespielt. Weiße Mauern, maurische Balkone, darüber aus Pappe die Umrisse eines scheinbar fernen, majestätischen Schlosses. Papst wollte nicht hier sein. Er war in Gedanken ganz bei Komödianten, dem Film, den er vor ein paar Wochen in den Studiohallen in Geiselgasteig abgedreht hatte und den er jetzt schneiden musste. Aber stattdessen war er hier, in diesem elenden Dorf, weit weg von seiner Arbeit. Haben Sie eine für mich? Er sah sich um. In der Nähe saß ein dicklicher junger Mann mit klugen Augen und einer Halbglatze. Wie bitte? Hatschik. Ach. Franz Wilczek, Kameraassistent. Ja. Gestern waren sie alle ganz aufgeregt, ihretwegen. Der Papst kommt, hat's geheißen. Sie hat's geschafft. Der Papst hilft ihr beim Inszenieren. Ich will mein Bestes tun. Ich habe in München Film studiert. Zuletzt bei Harlan. Harlan ist gut. Professor Harlan hat mich an den Benitz empfohlen. Was soll ich sagen? Es ist besser, als an der Front zu sein. Wirklich? Sie sind aus Wien? Hört man das? Deutlich. Wie laufen denn die Dreharbeiten? Natürlich laufen sie großartig. Alle Probleme werden gelöst. Deswegen sind sie ja hier. Die größte Regisseurin des Reichs braucht natürlich keine Hilfe. Aber wenn es um die Gesichter geht, ist sie bereit, Beratern zuzuhören. Ja, ja, die Gesichter. Film wäre so leicht ohne sie. Und übrigens auch ohne die Hände. Wenn man nicht gerade grüßt. Mit deutschem Gruß. Ja. Da ist alles klar. Da wissen alle, wohin mit den Händen. Aber sonst muss man ständig etwas mit ihnen machen. Ein großes Problem. Obacht, die Riefenstahl kommt. Georg! Fräulein Riefenstahl. Danke, dass Sie hier sind. Natürlich. Sie war älter geworden, seit er sie zuletzt gesehen hatte. Ihre Züge waren schärfer und kantiger, ihr Hals dünn, ihre Nase auffallend spitz. Ihr Gesicht war mit dicker Schminke hellbraun gefärbt. Sie trug ein weites Kleid mit Rüschen um den tiefen Ausschnitt, denn sie spielte eine blutjunge spanische Tänzerin. Fangen wir an? Sogleich waren alle in hektischer Bewegung. Wilczek kniete neben der Kamera, während sein Chef über ihm durch den Sucher lugte. Sie breitete die Arme aus, ging etwas in die Knie, stand in Positur. Kamera läuft. 55.1, die erste. Präzise drehte die Riefenstahl den Kopf, machte Schritte nach vorne und zurück, hob und senkte die Hände ohne den geringsten Fehltritt. Als sie fertig war, verharrte sie. Sie war nicht außer Atem. Eine Maskenbildnerin huschte heran, tupfte etwas Schweiß von ihrem Gesicht, erneuerte braune Schminke. Eine zweite Maskenbildnerin richtete ihr Haar. Dann wichen beide zurück. Noch einmal. Wieder auf Anfang, bitte. Kamera läuft. 55.1, die zweite. Papst nahm seine Brille ab. Jetzt sah er unscharf, das machte es besser. Etwas braun-graues in wogendem Kleid sprang zackig hin und her und ließ die Kastagnetten klicken. Es gab nur eine Lösung, dachte er. Man musste die Kamera bewegen, in kurzen Fahrten die Schritte der Tänzerin nachvollziehend, gerichtet auf die Zuschauer, als sähe man sie aus ihrer Perspektive. Und dann musste man so schneiden, dass man vor allem eben dieses Publikum sah und nur sekundenlang Details der Tänzerin. Das zurückfliegende Haar, die Hand mit den Kastagnetten, manchmal ganz kurz das Gesicht. Danke, das nehmen wir. Georg, Sie kümmern sich um die Gesichter. Wir brauchen lüsterne Augen. Alle sind überwältigt vom Tanz. Papst sah die Statisten an. Wo hatte sie nur so viele Männer her, in Zeiten, in denen fast alle jungen Männer an der Front waren? Er räusperte sich und hielt eine kleine Rede. Er wusste, dass sie ihm nicht zuhörten. Es ging nur darum, Zeit zu gewinnen. Sie mussten sich eine Tänzerin vorstellen, irgendeine, nur eben nicht mehr diese verbissene Frau mit ihrer dicken braunen Schminke. Also, blickt zur Kamera. Von ihr geht Energie aus, Wärme, Kraft. Was ihr seht, ist nicht einfach eine schöne Frau. Ihr seht alles, was ihr nicht habt. Wir müssen ein paar Spots von unten setzen. In seine und seine und seine Augen. Das würde künstlich aussehen. Die Beleuchtung mache ich. Sie die Gesichter. Also gut. Dann fahren wir nach rechts über ihn und ihn und ihn und bleiben auf ihm stehen. Wie heißen Sie? Mario. Sie blicken ganz knapp an der Kamera vorbei, Mario. Sie sind völlig gebannt. Sie starren, während die Kamera langsam zurückfährt. Ich hab Durst. Kann ihm jemand zu trinken bringen? Die Beine tun weh. Hier ein Wasser. Ich hab auch Durst. Ich auch. Wirklich. Sehr. Wir drehen eine Einstellung, dann bekommen Sie alle etwas. Ja? Mario, wichtig ist, nicht zwinkern. Während die Kamera zurückfährt, dürfen Sie die Augen nicht schließen. Sie sind völlig... Über den hier. Der ist schöner. Ja, vielleicht ist er das. Aber wir brauchen einen, dem das Leben mitgespielt hat. Es geht um die Sehnsucht. Wir nehmen den hier. Könnten wir vielleicht beides versuchen? Nein. Ich glaube, die Komparsen haben alle Durst. Kann man da was machen? Drehzeit ist teuer, Georg. Also dann. Papst spürte die ungeduldigen Blicke der Regisseurin. Nach einer knappen Stunde war er fertig. Man wird ohnehin nicht viel davon sehen, nur 2 oder 3 Sekunden, kurz hineingeschnitten. Vor allem sieht man Martha beim Tanz. Klar. Nächste Einstellung, der Graf, der seine Gitarre schlägt. Und da war er auch schon, in einem Fransenkostüm, das ihn wie einen Torero aussehen ließ. Herr Minetti, sehr erfreut. Bernhard Minetti vom Preußischen Staatstheater in Berlin. Mein lieber Papst, so eine Ehre, endlich mit Ihnen zu drehen. Ganz meinerseits. Also, wir machen eine Halbtotale. Sie schlagen die Saiten etwas stärker an als notwendig. Ja. Sie verstecken eine fiebrige Erregung. Ja, das ist gut. Das ist richtig. Fiebrig. Ich habe übrigens gestern beim Minister gespeist. Er freut sich darüber, dass Sie hier bei Tiefland mithelfen. Die beiden größten Filmkünstler unserer Nation gemeinsam, sagt er immer wieder. Was für ein Ereignis, was für ein Fest. Papst kannte die Zusammenhänge. Tiefland war jetzt schon der teuerste Film, der in Deutschland je gedreht worden war. Und es ging nicht voran. So schickte der Minister Leute wie ihn und Minetti, um das Allerschlimmste zu verhindern. Wollen wir es mal proben? Und tatsächlich, Minetti schlug die Gitarre sehr gut und er wusste, wie man stand, wie man sich hielt, wie man blickte. Er war ein gefährlicher Mensch. Alle hatten den Verdacht, dass er an die Gestapo berichtete. Aber solange man darauf achtete, was man in seiner Nähe sagte, konnte man gut mit ihm arbeiten. Großartig. Ich weiß. Mittagspause bis 13 Uhr. Jetzt gleich bei der Verführungsszene. Da brauche ich Sie wirklich, Georg. Gut. Als wir damals Palü gemacht haben, hat er mir alles gezeigt. Horchen Sie nach innen, hat er gesagt. Werden Sie ganz still, Leni. Schweigen Sie. Hören Sie Ihrer Seele zu. Und dann erst, nicht vorher, sprechen Sie. Ich hab's nie vergessen. Sarah Bernhardt soll mal zum Regisseur... Bitte, ich mag das nicht, wenn man mich unterbricht. Wir sind angewiesen, wollte ich sagen, auf Mimen, denen man nicht alles erklären muss, bei denen ein Wort reicht oder sogar ein Blick. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Schauspiel, so wie wir es heute verstehen, ist ganz das, weil ich eine Frau bin? Dass mich heute wirklich keiner ausreden lässt? Nun, ich habe ohnehin zu tun. Alle drei schwiegen. Papst wusste, dass die anderen beiden wussten, dass er jetzt gerne etwas Spöttisches gesagt hätte. Und er wusste auch, dass es ihnen genauso ging, aber sie kannten einander nicht gut genug. Wo sind eigentlich die Statisten? Schon auf dem Rückweg. Die sind nicht aus Krün? Die kommen aus Salzburg. Ah. Sie bringen die Statisten den ganzen Weg aus Salzburg? Die Mittagspause ist zu Ende. Erzähl mir von dir, Martha. Da ist nicht viel zu erzählen, Herr. Wir wandern die Landstraße entlang. Und wo ein Wirtshaus ist, da tanze ich. Wo hast du tanzen gelernt? Ich habe es nie gelernt. Es steckt im Blut, was? Und hast du einen Geliebten? Nein, Herr. Danke aus. Noch einmal. Wer hat das denn geschrieben? Ich. Haben Sie Vorschläge? Nein, nein. Verbesserungen? Sagen Sie es, Georg. Ich bin dankbar. Es ist perfekt, wie es... Nur, wenn... Fräulein Riefenstahl, wenn... Darf ich Leni sagen? Nein. Wenn der Graf mit Ihnen spricht, müssen Sie ihm zuhören. Ich meine wirklich hören, was er sagt. Es aufnehmen. Sie haben Angst vor ihm. Jedes Wort könnte Ihr Verhängnis bedeuten. Verstehen Sie? Ich bin nicht taub. Ich höre schon. Damals haben Sie gesagt, ich soll nach innen hören. Jetzt plötzlich nach außen. Ja, jetzt nach außen. Sie sind ja sehr präsent, wenn Sie Ihre Zeilen sprechen. Aber danach ist es, wie soll ich sagen, als ob jemand einen Schalter umlegt. Einen Schalter? Ich meine... Wie reden Sie mit mir? Liebes Fräulein Riefenstahl, Sie haben mich doch geholt, damit... Eigentlich war das nicht ich. Das war irgendwer im Ministerium. Glauben Sie wirklich, ich kann nicht alleine inszenieren? Machen Sie sich keine Sorgen, Georg. Ich bin präsent. Ja. Aber warum setzen Sie Spots von unten auf sein Gesicht? Damit er böse aussieht. Ich kenne ein paar böse Menschen, aber die sind normalerweise nicht scharf von unten angestrahlt, damit man es erkennt. Was Sie nicht sagen. Was für böse Menschen kennen Sie denn, Georg? Lass es, dachte er. Denk daran, dass sie dich ins Lager bringen kann. Ich meine ja nur, wenn Sie ihn von unten anstrahlen, dann müssen Sie das mit sich selbst auch machen. Sie sind doch im gleichen Raum. Ich muss gar nichts. Konzentrieren Sie sich auf das, wofür Sie hier sind. Dialogregie, Aussprache, Sprechtempo. Gut. Wenn Sie versuchen, Intensität herzustellen, dann sprechen Sie immer so behaucht. Jedes Mal. Aber ein wenig sollten Sie schon variieren. Martha hat Angst. Sie ist verwirrt. Sie ist auch fasziniert vom Grafen. Das muss man doch hören. Dann lassen Sie es hören. Sei still, dachte er. Sprich es nicht aus. Sprich es nicht aus. Wenn Sie wollen, dass man merkt, was Sie fühlt, dann versuchen Sie es doch mit Schauspiel. Entschuldigen Sie. Das war unsachlich. Wenn Sie sich noch einmal vergessen, wird das Folgen haben. Na dann, machen wir es noch einmal. Und Sie, lieber Minetti, es reicht, wenn Sie einen einzigen Unhold spielen. Es müssen nicht 10 sein. Machen Sie etwas weniger. Danke, Papst. Also, dann! Kamera läuft! Und wieder spielten sie ihren Dialog. Ihre Züge regten sich nicht, während sie sprach. Damals auf dem Berg war sie eine bessere Schauspielerin gewesen, wach und vital. Danke. Schnitt. Und? Sollen wir es noch einmal machen? Woher soll ich das wissen? Dafür sind Sie doch hier, Georg. Ich denke, das kann man so nehmen. Sind Sie sich sicher, dass wir nicht lieber noch eine Einstellung machen? Na gut, dann machen wir noch eine. Aber was soll ich denn anders machen, Nichts. Georg? Nichts, alles sehr gut. Vielleicht ein bisschen langsamer bei Es ist so, Herr. Wieso denn das? Nicht? Ich glaube, es war perfekt. Ja, das stimmt. Perfekt. Machen wir es trotzdem noch einmal. Einfach nochmal perfekt. Und sie sprach alles exakt wie zuvor. Und als sie fertig war und Papst sagte, dass es wieder perfekt gewesen sei, ließ sie noch eine Einstellung drehen und danach noch eine und danach noch eine. Und unglaublicherweise gelang es ihr, dass sie nie im kleinsten Detail abwich. Dass ihre Stimme nie natürlich klang, dass sie kein Wort anders betonte und dass kein einziges ihrer vollen, schwarz glänzenden Haare je anders fiel als zuvor. Bild 55 ist jetzt fertig gedreht. Wir bauen um. Oh. Ist das hier immer so? Brauchen Sie ein Aspirin? Mir macht der Föhn auch so zu schaffen. Ein Bein ist nichts für mich. Hoher Berg und kein Atomor. Wie hält man das aus? Wieso werden die Statisten aus Salzburg gebracht? Genauer gesagt Max Glahn. Woher? Der Ort heißt Max Glahn. Aber warum von dort? Ich habe damit nichts zu tun. Was meinen Sie? Ich meine, ich habe damit nichts zu tun. Womit denn? Wilczek schwieg. Papst öffnete die Augen. Die Sonne war bereits hinter den Bergen im Westen verschwunden. Der Himmel flackerte dunkelrot. Den ganzen Tag hatte er versäumt über diesem unseligen Film. Und morgen und übermorgen würde es genauso sein. Hier, das Aspirin. Danke. Ah, geht schon wieder. Da. Ja, das ist es. Schloss Dreiturm. Das hat ja gar keine drei Türme. Nicht mal einen. Bin ja schon gespannt auf deinen alten Herrn. Ja, warte nicht zu viel. Na komm, immerhin hat er diesen tollen Vampirfilm gemacht. Das war er nicht. Ha? Aber Metropolis, das war er schon, oder? Jakob tritt in die Vorhalle des Schlosses, in den muffig kühlen Geruch seiner Erinnerung. Zu Beginn haben sie oben gewohnt, dann haben sie hinunter ins Hausmeisterquartier ziehen müssen, weil sein Vater ein Emigrant und Judenfreund war und kommunistische Filme gemacht hat. Aber dann ist er plötzlich wieder ein guter Deutscher gewesen und so haben sie wieder in den ersten Stock ziehen dürfen und die Jerzabeks sind fast verschwunden vor Demut und Dienstfertigkeit. Herein. Jakob! Papa! Willkommen! Das ist mein Sohn, mein lieber, schöner Sohn. Na, komm her. Das ist Franz Wilczek, mein Assistent, Kurt Häuser, Drehbuchautor. Und da drüben, das ist Krämer. Angenehm, Kuno Krämer. Ah, ja, meine Zimmergenossen im Internat, Boris und Felix. Willkommen in den Ferien. Wir haben gerade Besprechung. Der neue Film wird sehr aufwendig. Ihr könnt zuhören, wenn euch sowas interessiert. Aber bringt erst mal eure Rucksäcke ins Zimmer. Das geht ja famos zu bei euch. Ach, hier ist immer so. Wo soll man schlafen? Der Hausmeister, der macht das schon. Hm. Ah, Mama. Jakob. Das ist hier Boris, das ist Felix, das ist meine Mutter. Ah, Boris. Felix. Wo sind die Jerzabeks? Man müsste das Bett machen. Boris und Felix brauchen Schlafplätze. Mama? Sie sieht ihm noch immer nicht ins Gesicht, sieht vielmehr auf seinen Kragen, auf die Uniformknöpfe an seiner Brust. Sie hebt zwei Finger und streicht ihm zuerst über die Wange, dann über das Hakenkreuz auf seiner Armbinde. Ich glaube, sie ist krank. Was du nicht sagst. Jakob überlegt einen Moment, ob er ihn jetzt schlagen muss, aber er entscheidet, dass es nicht zwingend nötig ist. Unter HJ-lern ist es üblich, herablassend über die Eltern zu sprechen. Ja, vielleicht war sie auch nicht ganz nüchtern. Wir müssen den Hausmeister finden. Um in den Keller zu kommen, muss man in der Eingangshalle eine Bodenluke öffnen. Dann steht man über einem dunklen Loch. Glaubst du wirklich, der ist da unten? Im Keller? Hallo? Herr Jerzabek! Jakob ist noch nie hier hinabgestiegen. Früher hatte er zu viel Angst vor dem Keller. Gebissenarisch ist das Fenster. Wieso in aller Welt hat ein so kleines Schloss einen so tiefen Keller? Scheiß dich nicht an. Ich scheiß mich nicht an. Herr Jerzabek! Mensch, da geht's noch mal runter. Ich geh da nicht runter. Hast Angst? Nein, ich nicht. Du hast Angst. Ich hab doch keine Angst. Na dann, geh runter. Gehen wir einfach wieder hinauf. Wir brauchen ihn doch gar nicht. Wir können selber eine Schlafstätte. Angsthase. Feige Memme, hä? In die Hose macht er sich, in die Hose. Also macht sich Jakob an den Abstieg. Das Ganze ist unsinnig, denkt er. Niemand braucht diesen Hausmeister. Im Grunde ist es doch weit besser, wenn er sich irgendwo im Keller versteckt und keinen belästigt. Aber weil es nun einmal so weit gekommen ist und weil das auf keinen Fall geschehen darf, dass die Kameraden ihn für feige halten, hat er jetzt keine Wahl mehr. Boris? Felix? Wo seid's denn? Wenn man Angst hat, ist das einzig Wichtige, dass keiner davon erfährt. Ist das ein Tier? Ein Mensch? Oder eine Maschine? Hallo? Hallo? Ein schmutziger Raum. Eine fahle Glühbirne an einem Kabel. An einer Wand ein fast leeres Holzregal, in dessen unterstem Fach Werkzeug liegt. Ein Hammer, ein Schraubenzieher, irgendein Ding aus verdrehtem Metall sowie schmutziges, zerknülltes Papier. Herr Herzerbeck, was machen Sie denn da? Jesus! So eine Freude, so eine Freude, so eine große Freude, Tommy, so eine Freude. Herzerbeck hockt auf dem Boden, Beine und Arme insektenhaft gespreizt und sieht Jakob mit blutunterlaufenen Augen an. Ein Kind gerade noch und jetzt schon ein Mann. Die Tränen konnten dann kommen. Aber was machen Sie denn hier unten? Arbeiten. Ah. In einem Schloss hast alle Weil was zu schaffen, Tag und Nacht, also hast keine Ruhe. Haben's vielleicht ein Bettzeug? Für mich, zwei Freunde aus dem Internat sind zu Besuch. Na, was werden das schon für Freund sein? Bitte was? Der schiere, dreckige Freund, die den Führer nicht lieben. Und die man sich tief im Köller, im tiefsten Köller, wo sie keiner schreien hört, vornehmen muss. Oder gute Burschen. Deutsche Burschen? Gute Burschen, Herr Herzerbeck. Als hätte Jakob genau das Richtige gesagt, tritt Herzerbeck zurück und öffnet die Tür. Sie gehen durch Dunkelheit. Jakob tastet sich an der Ziegelwand entlang und auf einmal, während er Herzerbeck hinter sich schlurfen und murmeln hört, überkommt ihn das Gefühl, dass ihn plötzlich ein Schlag oder Stich treffen könnte. Da sind's. Boris, Felix. Was ist denn dir passiert? Hast dich angeschissen. Was? Na kommt's, Burschen, geh mal auf, ich mach den jungen Herrn ein Bett, sowas. So, die Herrschaften, heute gibt's eine Glachelsuppe mit an Hälfte. Es gibt für dieses Gericht einen Namen, aber wieder versteht ihn niemand. Auch nicht, als Liesel Herzerbeck ihn zum dritten Mal wiederholt. Gerti, gib den Herrschaften da noch was. Jawohl, Mama. Bitte schön. Bitte. Guten Dank, mein schönes Kind. Jakob betrachtet die Herzerbeck-Töchter, die ungemein in die Höhe geschossen sind, seit er sie zuletzt gesehen hat. Die Augen sind stechend und unter der Bluse zeichnen sich schon Wölbungen ab. Fisch ist die. Welche? Mit der Suppe. Ei, ei. Die Jugend. Das Herz geht einem auf. Früh naht das graue Alter, drum pflücke den Tag. Mein Herr Vater wurde fast 100. Meine Mutter ist letzten Monat gestorben im Altersheim in Mödling bei Wien. Aufrichtiges Beileid. Danke sehr. Mutter war bereits... Einmal nur erreichte die Liebe den Schattenbeherrscher und an der Schwelle noch streng rief er sein Geschenk zurück. Da weinen die Götter. Es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt. Ja. Danke. Bravo. Ganz wunderbar. Möchte vielleicht jemand von den Herrschaften noch ein Brot? Ich gehe eins holen. Als die junge Herzerbeck hinausgeht, schiebt Boris seinen Stuhl zurück, steht auf und verlässt den Raum. Ja. Erwarten wir noch jemanden? Bitte, kommen Sie doch hier rein. Herr Papst, GW Papst, Stimme verloren? Ich bin Wilhelm Papst. So. Wie ist denn die Gabo so? Willig? Die würde ich ja gern mal. Entschuldigung, bitte. Kannst die Manieren vergessen. Kasunke, ich bin Basler. Was kann ich für Sie tun? Ruhig bleiben. Nerven nicht wegschmeißen. Hey, Sie sind doch Jannings. Ich bin Werner Kraus. Ach, macht ja nichts. Aber Spaß beiseite, man kann ja nicht immer nur flachsen. Ernst des Lebens. Wer von den Herren ist denn... Er sieht seinen Kollegen an, der holt einen Notizblock aus der Tasche, tippt seinen Zeigefinger an die Zungenspitze und blättert mit zusammengekniffenen Augen um. Kurt Häuser, wer von Ihnen ist das? Bitte keine Mehrfachmeldungen. Jakob sieht, dass Papa aufatmet. Auch von den anderen fällt Spannung ab. Aber das Gesicht des Drehbuchautors ist ganz schmal geworden. Ich. Sicher? Sie sind das, ohne Zweifel? Worum geht es? Alle fragen das. Immer, immer, immer. Aber wir sagen einfach nur, kommen Sie mit. Wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst zu haben. Also, gehen wir. Hören Sie, dieser Mann da, Herr Krämer, der ist vom Ministerium. Sie können mich nicht so einfach. Sie müssen erst mit ihm sprechen. Ach so. Welches Ministerium denn? Propaganda. Ach so. Und Sie wollen was sagen? Nein, nein. Sicher nicht? Wir können das ins Protokoll aufnehmen. Ah, wir machen ein Protokoll? Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Nicht nötig, alles in Ordnung. Dachte ich mir. Häuser, können wir. Darf ich meine Frau anrufen? Du weißt die Antwort. Kleines Stück Scheiße. Komm jetzt und quatsch uns nicht die Ohren voll. Sicher ein Missverständnis. Wird sich bestimmt aufklären. Wenn Sie mich fragen, ein unbundmäßiger Gesell. Er sollte ja diesen Film schreiben, in dem ich mitgespielt habe. Der Minister wollte ihn unbedingt, aber er hat es einfach nicht gemacht. Ich sage, jeder wie er will, aber wundern braucht er sich dann nicht. Sie meinen Jud Süß? Ja, genau. Man kann schon Nein sagen, aber da muss man sich nicht wundern. Sie hätten auch Nein sagen können. Ich bitte Sie. 6 Juden. Ganz verschiedene. Und jeden habe ich anders gespielt. Jeden ganz anders. Das lässt man sich doch als Schauspieler nicht entgehen. Also, an die Arbeit, Kinder. Wir müssen noch den zweiten Teil durchgehen. Jakob, wo ist eigentlich Boris? Weiß nicht. Läuft da was mit der Fashion? Was? Na, der Gerti. Das weiß ich. Ach, Jakob, warte mal kurz. Ja, Vater? Hat es dich erschreckt? Eben. Warum? Es wird sich aufklären. Sie lassen ihn gleich wieder frei, wirst sehen. Es muss ein Missverständnis sein. Ich weiß ja nichts über diesen Mann. Es wird schon einen Grund haben, sonst wären sie nicht gekommen. Das sind die besten Männer im Reich. Die wissen, was sie tun. Ja. Möchtest du gleich bei unserer Besprechung zuhören? Das kann interessant sein, wenn du auch mal beim Film arbeiten willst. Das will ich aber nicht. So? Ich möchte etwas tun, durch das ich meinem Volk helfen kann. Bei seinem Kampf. Da gibt es Wichtigeres als Filme. Nimm mir das nicht übel. Papst blickt ihm einen Moment über die Schulter, als wollte er prüfen, ob da jemand hinter seinem Sohn steht und statt seiner gesprochen hat. Wir glauben an Opfer. Wir wollen für das Ganze da sein und wenn es so sein soll, dann wollen wir auch sterben. Für etwas, das größer ist als wir. Für das Reich. Für unseren Führer. Wenn wir Glück haben, Felix, Boris und ich, sind wir vor Ende des Jahres noch in Uniform. Du bist doch schon in Uniform. Ich meine die echte. Die Wehrmacht. In Papsts Gesicht ist etwas vor sich gegangen, das Jakob noch nie gesehen hat. Der Blick hat seine Kraft verloren. Auf einmal kann Jakob sehen, wie sein Vater aussehen wird, wenn er ein alter Mann ist. Aber versteh mich nicht falsch. Ich habe großen Respekt. Das Volk braucht Filme. Es muss unterhalten und belehrt werden. Aha. Wirklich. Oft kann Trude das ferne Brummen der Geschwader hören. Sehr weit weg fliegen sie, aber sie bestehen aus so vielen Motoren und Propellern, dass man sie hier noch wahrnimmt. An diese Maschinen hat sie denken müssen, als sie neben Wilhelm bei der Premiere von Komödianten gesessen hat. So schön hat Käthe Dorsch gesprochen, so elegant hat Henny Porten die Finger gespreizt und so liebenswürdig sanft naiv hat Hilde Krahl ihren Kopf gesenkt und tief bescheiden geseufzt. Irgendwann hat Trude sich nicht mehr zurückhalten können. Ein Schluchzen ist in ihr aufgestiegen, ihre Schultern haben gezuckt, die Tränen sind ihr übers Gesicht gelaufen und Wilhelm, im Glauben, sie weine über das tragische Geschick der Prinzipalin im Film, hat ihre Hand genommen. Und als sie nach Minuten noch immer nicht hat aufhören können, hat er ihr stolz sein seidenes Taschentuch gereicht. Danke, Trude. Danke. Am Tag nach der Premiere waren sie auf einem Pfad im nebligen Grunewald. Nicht der Natur wegen, sondern um frei miteinander zu sprechen. In der Wohnung kann man das nicht, denn die Wände sind dünn und die Nachbarn aufmerksam. Und daheim im Schloss, wo der Hausmeister herrscht, ist es ohnehin unmöglich. Ja, du hast recht. Aber nur halb, denn all das geht vorbei. Aber die Kunst bleibt. Selbst wenn das so ist. Selbst wenn sie bleibt, die Kunst. Bleibt sie nicht beschmutzt. Bleibt sie nicht blutig und verdreckt. Und die Renaissance? Was ist mit dem Borgia und ihren Giftmorden? Was ist mit Shakespeare, der sich mit Elisabeth arrangieren musste? Gedichte kann man allein schreiben. Bilder kann man allein machen. Aber Filme, dafür braucht es immer Macht und Geld. Für jeden Film eine große Maschinerie. Du weißt, dass ich nicht freiwillig hier bin. Aber weiß ich das? Wir sind wegen Mama gekommen. Plötzlich brach der Krieg aus. Und nach meinem Sturz von der Leiter... Das ist die Geschichte, die du jetzt erzählst. Stimmt sie etwa nicht? Sie stimmt so, wie jede Geschichte stimmt. Kuno Krämer hat gesagt, dass er dir schon drüben angeboten hat, dass... Und ich habe ihn weggejagt. Schläge habe ich ihm angedroht. Hast du je im Leben jemanden geschlagen? Was soll das heißen? Als wir nach Österreich gekommen sind, ins Schloss, zu deiner Mutter, bevor du von der Leiter gefallen bist, bevor das passiert ist, wolltest du wirklich zurück nach Hollywood? Zu den Produzenten, die nicht wissen, wer Papst ist? Die dir nur schlechte Drehbücher geben, bei denen du dann vielleicht als Assistent arbeiten darfst für jemanden, der vor kurzem noch dein Assistent war. Das wolltest du? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, was man will. Wichtig ist, Kunst zu machen unter den Umständen, die man vorfindet. Komödiant ist mein bester Film seit langem. Und der nächste Film, der wird bestimmt, ganz bestimmt. Er wird ihn drehen, seinen guten Film. Einen mehr auf seiner Liste guter Filme. Und wenn der Film fertig ist, wird er seinen Frack anziehen. Und du wirst ihm die Fliege binden, weil er das noch immer nicht kann. Auch nach all den Premieren nicht. Und dann wirst du an seinem Arm über den Teppich schreiten. Vorbei an den Lichtsäulen aus emporgerichteten Scheinwerfern, die sie jetzt hier so mögen. Und falls du es vergisst, wird er dich flüsternd daran erinnern, dass du lächeln musst. Nein, denkt sie erleichtert. Nicht Jakobs Stimme. Gott sei Dank. Aber wo war Wilhelm? Wilhelm? Wo ist er, Mimes? Wo ist er? Bitte, die Herren, rumsen eine Brotzeile unterwegs. Heil Hitler! Bitte, bitte lassen Sie mich wenigstens ein paar Zeilen. Meine Frau, die weiß doch gar nicht, wo ich bin. Öffne die Augen. Gleich hörst du wieder etwas. Still bleibt es nie lang. Ja, jetzt reden sie wieder. Erst einer, dann ein anderer, dann wieder ein anderer und hier schon wieder Wilhelms Stimme, ruhig und selbstsicher. Oh Gott sei Dank. Wilhelm ist noch hier. Sie haben jemand anderen mitgenommen. Papst musste immer wieder an Trudes Reaktion denken, als er ihr erzählt hatte, welches Buch er verfilmen würde. Erst hatte sie ihn angestarrt, dann hatte sie zu lachen begonnen. Bitte, bitte. Tut wild und laut, bis ihr Tränen übers Gesicht liefen. Karasch, die Sternengeige? Genau, die Sternengeige. Selbstverständlich kenne ich vom Karasch alles. Schmiedecke, Wimpel, Krämer, Undes und die Sternengeige, die kenne ich natürlich auch. Sind denn die anderen Bücher von ihm genauso uninteressant? Psst, die Nachbarn. Ach so. Der Karasch, also du, das ist ein wahrer Goethe. Ein wahrer Schiller ist außerdem. Ja? Karasch. Es musste einen Weg geben. Die Freudlose Gasse war ja auch ein platter Unterhaltungsroman. Und was hatte er daraus gemacht? Und welch sanfte Liebesgeschichte Keutner gerade auf Lastkähnen in Berlin gedreht hatte, mitten in der in Zerstörung versinkenden Hauptstadt. Wenn man gute Ideen hatte und seinen Beruf verstand, war alles möglich. Im Roman ging es um den jungen Musiker Fritz, dessen Stradivari nach seinem ersten triumphal erfolgreichen Konzert gegen eine Fälschung ausgetauscht wird. Weil Fritz von unerhört reiner Gesinnung ist, versucht er, seine Geige zu verkaufen, um die Hochzeit seiner ebenfalls unerhört edlen Schwester Elisabeth mit dem Staatsanwalt Holk... Herrgott, was soll ich mit diesem Mist anfangen? So ein elender Scheißdreck. Was soll ich denn tun? Papst spürte, dass etwas in ihm eng geworden war. In seiner Jugend hatte er nur in sich horchen müssen. Schon waren aus der Dunkelheit Bilder und Geschichten aufgestiegen. Horchte er jetzt, so war ihm, als wäre er in ein kleines Zimmer mit verschlossenen Fensterläden gesperrt. What? Er stieg aus dem Bett. Kaum vorstellbar, dass er Louise vor nicht langer Zeit in jenem Diner gegenüber gesessen hatte. Gar nicht mehr vorstellbar, dass es wirklich einen Moment in seinem Leben gegeben hatte, da er ihre Lippen auf den seinen gefühlt hatte. Er fühlte scharfen Neid gegenüber dem, der er in diesen Momenten gewesen war. Am Fenster blickte er frierend auf die vom Mondlicht übergossene Wiese. Und da, während er hinaussah auf das vom Mondlicht beschienene Gras, sah er den Geiger Fritz vor sich. Ein Schattenriss vor Scheinwerfer. Hunderte Gesichter starren. Aber er spielt nicht gut. Etwas besser als mittelmäßig. Schwerelos steigt die Kamera. Blickt hinab auf die Menge. Genau davon spricht alle Kunst. Die Welt ist Sehnen. Das menschliche Leben ist unerfüllt. Und der tiefste Ausdruck davon ist die Musik. Ja. Papst hatte Licht gemacht und saß am Tisch. Er schrieb mit einem Bleistiftstummel auf ein altes Briefkuvert. Reichsfilmkammer Berlin stand da als Absender. Ohne aufzusehen, schrieb er, bis das Kuvert auf beiden Seiten voll war. Und weil er wusste, dass man selbst die besten nächtlichen Ideen vergisst, wenn man sie nicht festhält, riss er es auseinander und schrieb auf der Innenseite weiter. Erst als er keinen Platz zum Schreiben und kein Stück Papier mehr hatte, zog er seine Hausschuhe und den Seidenschlafrock an, den er einst in Paris gekauft hatte, und ging nach nebenan, um seinen Assistenten zu wecken. Wilczek! Geh erst. Wilczek, ich weiß es jetzt. Na endlich. Der Film wird auch einen anderen Titel bekommen. Hören Sie. Ja, welchen denn? Der Fall Molander. Lichtspiel. Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Folge 3. Mit Thomas Leubel, Enne Schwarz, Felix Pöchhacker, Bibiana Beglau, Oskar Kehlmann und vielen anderen. Erzähler Michael Kranz. Komposition Markus Lehmann-Horn. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Produktion Deutschlandfunk 2026. Der Fernseher ist kaputt. Ich werde ins Studio gebracht. Heinz Konrads befragt mich über mein Leben. Und genau an diesem Vormittag freut im Sanatorium der Fernseher aus. Wie bitte? Hörn's, Frau Einzinger, ich war heute im ORF. Im Radio? Im Fernsehen. Welche Sendung? Na, die mit dem... Der Sonntag früh läuft nur der Heinz Konrad. Ja, beim Konrads war ich. Er hat mich nach meinem Leben gefragt. Meine Arbeit mit dem großen GW Papst. Sie kennen wirklich den Peter Alexander? Ja, Frau Einzinger. Warum bin ich so aufgeregt? Rosenzweig. Ja, irgendwer hat so geheißen, aber wer? Irgendwas ist nicht gut gegangen in der Sendung. Ich bin noch was gefragt worden, über das ich nicht reden will. Die Mina vielleicht. Wir waren nur 14 Monate verheiratet. Aber nein, warum hätte man noch ihr fragen sollen? Das interessiert doch niemanden. Noch Papst wird man gefragt haben. Noch ein Papst. Und nach unserem letzten Dreh damals in Prag. Beim Fall Molander. Lichtspiel. Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Folge 4. Die Fahrt nach Prag, vor kurzem noch 4 Stunden lang, dauerte jetzt 3 Tage. Der Zug fuhr langsam und blieb ständig stehen, weil Militärtransporte vorgelassen werden mussten. Was meinen Sie? Ein zu großer Saal? Wirkt es nicht irgendwie seltsam? Nur wenn der Saal nicht groß genug ist. Um 1/3 zu groß sieht aus wie ein Fehler, ums 5-fache zu groß. Das ist ein Stil. Draußen in der Ferne war eine Mauer mit Stacheldraht aufgetaucht. Sie war so lang, dass sie für 5 Minuten am Horizont stand. Ein schmaler Turm, darauf der reglose Schatten eines Mannes. Verstehen Sie, Wilczek? Das Konzert ist die wichtigste Szene. Sie liegt genau in der Mitte, aber vorher sehen wir sie im Voraus, danach im Rückblick. Als sie in Wiener Neustadt übernachteten, gerieten sie in einen Bombenangriff. Plötzlich erzitterte ihr Gasthof unter einem Lärm, wie Papst ihn noch nie gehört hatte. Draußen war die Nacht taghell erleuchtet. Das Haus neben ihnen brannte lichterloh, ebenso das Haus gegenüber. Papst warf sich den seidenen Schlafrock über, schlüpfte in seine Schuhe und lief aus dem Zimmer. Auf der Treppe saß vorgebeugt, den Kopf in die Hände gestützt, ein Mann. Kuhle! Kuhle, der Kameramann, war ein dürrer und zutiefst erschütterter Mann, der gerade in Hamburg ausgebombt worden und 3 Tage im Luftschutzkeller verschüttet gewesen war. Jetzt beruhigen Sie sich doch! Kuhle, nehmen Sie sich zusammen! Wir haben doch noch Glück gehabt! Den Gasthof hat es gar nicht erwischt! Heilige Kacke! Was für eine unfassbare Scheiße! Wegener! Paul Wegener, den Papst gleich für eine Doppelrolle von Staatsanwalt und Fälscher vorgesehen hatte, kam im flatternden Nachthemd mit nackten Füßen nach draußen. Mensch, Wilczek! Wie haben Sie es denn bitte geschafft, sich noch ganz anzuziehen? Wo ist Kuhle? Der sitzt da! So standen sie nebeneinander, hielten sich die Hände vor die Gesichter und sahen hilflos zu, wie aus einem der brennenden Häuser Menschen taumelten. Papst dachte an Jakob, der einberufen worden war. Was, wenn sie nach England gegangen wären? Wer sagte denn, dass sie dort nicht das Verhängnis hätte treffen können unter all den Bombenangriffen? Wären sie in Frankreich geblieben, so wären sie jetzt genauso unter deutscher Herrschaft. Wäre er in den Vereinigten Staaten, so wäre Jakob jetzt in der amerikanischen Armee und ebenfalls in Gefahr. Vielleicht in Europa, vielleicht im Pazifik. Die Zeit war aus den Fugen. Überall. Und man musste einen Weg finden, seine Arbeit zu machen. Na, das wären lustige Dreharbeiten. Es wird schon. Bitte? Es wird schon. Wenn man Filme macht, ist man immer in Not. Es gibt immer Probleme. Man braucht immer einen Plan B und dann einen Plan C. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass man nicht die Nerven verliert. In Prag gab es kaum Zerstörungen. Nur ein paar Bomben waren gefallen, nur wenige Häuser getroffen. Das war der Grund dafür, dass Filme jetzt hier gedreht wurden. Man bekam sogar genug zu essen. Ein Telegramm? Geben Sie her. Von Jakob? Jakob telegrafierte stolz, morgen gehe es zu den Panzern und dann in den Osten an die Front. Abreißen. Alles abreißen. Bitte? Die Dekoration der Wohnung. Die Kammer des Geigers. Zu bürgerlich, zu realistisch. Gut gemacht, bis ins Detail, aber falsch für diesen... Also abreißen? Abreißen! Die Umbauten gingen schneller vonstatten, als Papst je erlebt hatte. Sie wurden von französischen Kriegsgefangenen erledigt. Alle froh darüber, für leichte Arbeit abkommandiert zu sein. Den Tisch schief, machen Sie nur 3 Beine. Die Stühle zu hoch, sodass die Sitzenden sich vorn überbeugen müssen, um die Teller zu erreichen. Sowas macht man eigentlich nicht mehr. Also vor 25 Jahren hat man sowas gemacht. Ich weiß. Ich war dabei. Papst ließ die Schatten der am Tisch sitzenden Familie malen. Spitz, überlang und mit dünnen Gliedmaßen zogen sie sich über den Fußboden und die schiefe Wand empor. Er forderte Elisabeth Markus auf, die Mutter Molander, mit brüchiger Stimme zu sprechen. Eine zerstörte Frau, unzufrieden bis ins Mark, voller Hass gegen das Leben, auch gegen ihre eigene Tochter. Aber das ist ja schrecklich. Das möchte ich nicht spielen. Aber deswegen haben Sie doch die Rolle bekommen. Deshalb habe ich auf Ihre Mitwirkung bestanden. Weil Sie das können. Weil es keine andere kann. Ich bitte Sie, schenken Sie mir... Schenken Sie uns allen Ihre Gabe. Wie immer sprach er mit jedem Schauspieler anders. Dem einen gab er Befehle, eine andere bat er, dem dritten gab er in trocken, ernstem Ton Erklärungen, mit einem anderen lachte er, bis sie einander in die Arme fielen. Wegener, Sie müssen gar nicht spielen. Sprechen Sie einfach den Text. Gut, aber finden Sie es nicht seltsam, Papst? Was? Dass wir mitten im Weltuntergang so einen Film drehen, so ein Kunstwerk. Kunst, Wegener, ist immer unpassend, immer unnötig, wenn sie entsteht. Und später, wenn man zurückblickt, ist sie das Einzige, was wichtig war. Weil Willi Kuhle, der Kameramann, kaum noch ansprechbar war, führten Pabst und Wilczek nun die Kamera selbst. Einmal der eine, dann der andere. Läuft! Und bitte los! Pabst hatte abgenommen. Er war schlecht rasiert und über sein rechtes Brillenglas lief ein Sprung. Danke, aus! Wir machen noch eine. Allen fiel auf, dass er immer den gleichen Anzug trug. Es ging der Witz herum, dass er wohl auch darin schlief. Sie sind schon weit über dem Budget, Pabst. Das hier soll ein Krimi werden, ein kleiner, spannender Film für 1 Million Reichsmark. Aber was Sie hier veranstalten, Mann, Papst, 25 Stuhlreihen im Konzertsaal, Spiegel an den Wänden wie bei Metropolis. Ich habe Rückendeckung des Ministers. Bedenken Sie doch, er hat mich den wichtigsten Vertreter der deutschen Filmkunst genannt. Wo hat er das? Das ist doch Harlan. Bitte? Wenn dieser Krieg gewonnen ist, und Sie wissen, das wird er bald sein, oder etwa nicht? Natürlich. Also wenn dieser Krieg gewonnen ist, bald... Sehr bald, dann wird auch danach gefragt werden, welche kulturellen Leistungen das Reich unterdessen erbracht hat. Und man wird fragen, wer diese Leistungen gefördert und wer im Wege gestanden hat. Ja, gewiss. Alles war genau geplant. 750 Statisten würden den Saal füllen. Für die Abendgarderobe waren die Kostümverleiher der Stadt ausgeräumt worden. 14 Schneider hatte man geholt, um die Kostüme anzupassen. Die Produktion hatte 4 Wehrmachtskompanien besorgt. Die Frauen waren schwerer zu organisieren gewesen. Sie hatten nur 30 Flakhelferinnen sowie 40 Reinigungsgehilfinnen und 10 Funkerinnen bekommen. Damit die Überzahl der Männer nicht auffiel, würde man die Frauen vorne platzieren müssen. Und weit hinten mussten einige als Frauen verkleidete Männer sitzen. Zu diesem Zweck hatte man immerhin 37 Perücken in unterschiedlichen Haarfarben aufgetrieben. Gute und schlechte Nachrichten, Papst. Ja? Sie haben uns die schon erfolgten Budgetüberschreitungen nachträglich bewilligt. Ja. 240.000 Reichsmark. Es darf nicht mehr werden, aber wir sind ausgeglichen. Ich wusste es. Und was ist die schlechte Nachricht? Sie kommen nicht. Wer? Die Statisten. Sie sind zum Einsatz gerufen worden. Die Soldaten, aber auch die Flakhelferinnen und die Funkerinnen. Nur die Reinigungsfrauen kriegen wir noch, aber das sind nicht viele. Das kriegen wir doch hin, oder? Wenn man einen Film macht, ist man immer in einer Notlage. Das sagen Sie doch selber immer. Wir können das Konzert nicht später drehen. Wir haben nur noch 3 Tage, dann haben wir das Studio nicht mehr und die Verträge der Schauspieler laufen aus. Dann sieht man eben nur den Geiger und die Zuschauer in der ersten Reihe. So wird's doch oft gemacht. Das würde den Film ruinieren. Ja, Wilczek. Nun, es geht nicht anders. Wir können doch nicht 800 Statisten einfach so auf der Straße einsammeln. Nein, nicht auf der Straße. Ich müsste mich direkt ans Büro des Reichsprotektors wenden. Das ist Ihre Aufgabe. Wohin Sie sich wenden, was Sie mit wem besprechen, das ist Ihr Beruf. Mein Beruf ist, übermorgen zu drehen. Ich verstehe nicht. Ich glaube, ich schon. Aber ich muss sicher sein, ob Sie ich wirklich... Ich muss sicher sein, dass ich meine Arbeit machen kann. Lassen Sie mich in Ruhe mit Einzelheiten und verschwenden Sie nicht meine Zeit. Franz stand eine Weile mit gesenktem Kopf und sah den Grashalmen, die durch die Sprünge im Asphalt gewachsen waren, dabei zu, wie sie im Wind zitterten. Ihm kam der Gedanke, dass er zum Bahnhof fahren und den nächsten Zug nach Wien nehmen konnte. Das war nicht verboten. Es würde wohl Folgen haben. Meine Freistellung vom Militär würde aufgehoben werden. Man würde mich nach Frankreich schicken oder sogar nach Russland. Dann seufzte er, wunderte sich über seinen Gedanken und folgte Pabst ins Atelier, wo sie weiter die Finger des Geigers filmten. Glauben Sie wirklich, Papst, dass wir morgen drehen können? Mhm. Ich bin übrigens Wilhelm. Wollen wir du sagen? Du warst immer ein guter Schüler, ein Gefolgsmann, dem ich vertrauen konnte. Ein guter Assistent. Eine große Ehre. Ach, nichts da. Wilczek fiel auf, wie erschöpft Papst aussah. Seine Wangen waren eingefallen, unter seinen Augen waren tiefe Ringe. Er wollte ihn fragen, ob er krank war, aber da überkam ihn von Neuem die Verwirrung. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 und noch mehr große Lastwagen fuhren in der Gegenrichtung vorbei. Wilczek wollte ihnen nachsehen, konnte aber nicht, weil die Kolonne noch immer nicht vorbei war. Einen Moment später fand er sich in seinem Hotelzimmer, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Franzl, was ist los? Blass bist du. Tascha. Wilczek hatte nie viel Selbstvertrauen gehabt, wenn es um Frauen ging. Aber Daschas einfache Freundlichkeit hatte ihm Mut gemacht. Ich kann halt nicht. Es ist alles so. Mach doch nichts, Franzl. Schlaf ich trotzdem bei dir. Mit mitleidigem Lächeln zog die Kellnerin ihre Bluse aus. Schlaf ich trotzdem bei dir. Er strich mit der Hand über ihre Stirn, bevor sie unter die Bettdecke glitten. Aber seine Gedanken waren anderswo. Und seine Seele war wie betäubt. Schon 10 Minuten, bevor sie die Barrandov-Studios erreichten, kamen sie an den feldgrauen Lastwagen vorbei, die in langer Reihe am Straßenrand parkten. Was machen denn die ganzen Soldaten hier? Und die? Ich meine, ist das SS? Grüß euch. Morgen. Morgen. Franz wollte nachfragen, aber die Kehle war ihm zugeschnürt. Er merkte, dass er das, was er doch wusste, nicht wissen wollte. Die Statisten. Sie sind da. Reglos saßen sie, Reihe für Reihe, vervielfältigt von den Spiegeln, sodass sie unzählig schienen. Dürr waren sie, die Gesichter ausgemergelt. Ein schwerer Geruch hing über ihnen, aber sie trugen schon ihre Kostüme, auch wenn die Kragen zu weit waren und die Jacken schlotterten. Die ganze Nacht musste daran gearbeitet worden sein. Aber wo waren die ganzen Schneider? Grüß euch. Morgen. Morgen. Hallo. Franz ging durchs Spalier der Wächter, schweigend gefolgt von Papst, auf die Studiotür zu und fragte sich, ob er tatsächlich gerade schon drinnen gewesen war. Ob er also das, wovon er wusste, dass er es gleich sehen würde, wirklich schon gesehen haben konnte. Die Statisten. Sie sind da. Reglos, weil man es ihnen befohlen hatte. Schweigend, weil sie nicht reden durften. Sie versuchten, aufrecht zu sitzen, weil sie mussten. Aber viele konnten nicht. Und einige husteten, was sie zwar nicht durften, aber auch nicht unterdrücken konnten. Der Geruch war furchtbar. Grüß euch. Morgen. Morgen. Hallo. Franz trat unwillkürlich zurück, schloss die Autotür, ging durchs Spalier der Wächter. Aber er wusste, dass er eigentlich schon drinnen war. Wilczek! Die Zeit hatte sich verwickelt wie eine Filmrolle. Wilczek! Jetzt gilt's. Die wichtigste Einstellung des Films. Und Achtung, wir gehen auf Anfang. Die Soldaten duckten sich und verschwanden hinter den Pappwänden, die schweren Marmor vortäuschten. Starren, gebannt, nicht rühren. Durchs Okular, ein Saal voller Zuhörer. Sie starren gebannt nach vorn und rühren sich nicht. Doch dann merkte Wilczek, dass er ja gar nicht hinter der Kamera war. Vielmehr war er an der Seite des Raumes neben Papst. Und die Stimme, die Starren, nicht rühren! Rief, kam von der anderen Seite. Oder kam sie doch von oben, wo die Scheinwerfer hingen? Nein, das geht nicht. Wilhelm, das geht doch so nicht. Franz, niemandem, keinem einzigen Menschen wird wegen uns etwas angetan. Niemand wurde wegen uns. Der Film muss fertig werden. Hör zu! Nein, das nicht. Wilhelm! Verzeihung, was meinen Sie? Sie sind ja gar nicht Wilhelm. Papst konnte ihn nicht gehört haben, denn er stand anderswo auf der anderen Seite der Halle und sprach mit dem Oberbeleuchter. Sofort änderte das Licht seine Temperatur, das Gold um den Luster glänzte noch goldener. Jetzt film schon, Franz! Na los! Und Franz fand sich wieder auf dem Konzertpodium hinter der Kamera, um den frontalen Blick ins Publikum zu filmen. Achtung, wir gehen noch mal auf Anfang. Und wieder starren, gebannt, nicht rühren. Dieser ganze Wahnsinn, Franz. Dieser teuflische Wahnsinn gibt uns die Möglichkeit, einen großen Film zu machen. Ohne uns wäre alles genauso. Niemand wäre gerettet, niemand besser dran. Aber es gäbe den Film nicht. Franz blickte durchs Okular. Ein alter Mann mit klugen, stechenden Augen. Neben ihm eine Frau unerkennbaren Alters. Sie trug ein seidenes Kopftuch, wohl um den geschorenen Kopf zu bedecken. Nach vorne! Nur nach vorne, keiner glotzt in die Linse. Ton ab und bitte! Der Schauspieler Robert Tessen tat so, als fiedle er, was ihm nicht recht gelang. Und weil Wilczek sah, dass da kein anderer war, rief er einfach selbst. Denken Sie daran, Sie müssen nicht wirklich spielen. Hören Sie sich nicht zu, es braucht nicht gut zu klingen, nur die Bewegungen müssen stimmen. Richtig so, sehr richtig, Franz. Weiter mit der Kamerafahrt. Die Kamera stand auf einer Plattform am langen Arm eines Krans und während sie sich hob, drehte sie sich zurück zum Podium, wo Tessen in immer weitere Ferne rückte, weil der Kameramann, der natürlich Franz sein musste, weil Papst Höhenangst hatte, kontinuierlich die Brennweite verkürzte. Sehr schwer zu machen war das. Und beim ersten Mal gelang es auch nicht. Franz verzog die Schärfe, der Fokus ging verloren, Tessen verschwamm. Nochmal. Wieder auf Anfang. Beim nächsten Versuch gelang es. Und Franz verlor nicht die Schärfe. Das Manöver war so schwer gewesen, dass er eine kurze Aufwallung von Stolz fühlte. Das kann nicht jeder. Fast keiner kann das. Als Franz langsam zu Boden gelassen wurde, sah er seinen ehemaligen Kinderarzt. Dr. Seemann. Er war immer am frühen Nachmittag gekommen, daheim in Wien, nach seiner Sprechstunde. Längst hatte er Franz erkannt und lächelte. Wie einst, wenn er an seinem Bett gestanden und ihm die kühle Hand auf die Stirn gelegt hatte. Doktor. Franz wollte sprechen, wollte etwas rufen, aber er durfte ja nicht und tatsächlich schüttelte Dr. Sämann den Kopf, als wäre es an ihm, Franz zu beruhigen. Dann war alles vorbei. Farben entstanden, Formen setzten sich zusammen. Franz war in einem Garten gewesen und seine Großmutter hatte ihn etwas gefragt. Oma? Franz! Was ist mit ihm? Jemand half ihm auf. Dort war Dr. Sämann und blickte ihn auf eine Weise an, die man fast mitleidig hätte nennen können. Und da war es zu viel. Ich kann nicht mehr. Heil Hitler! Ihr Filmkacker seid alle die Leich. Was? Na, die tapferen Schneiderlein, die Kostüme anpassen mussten. Die wollten auch wegrennen. Tschechen, ihr Sindel ohne Schneid. Sind ja nicht weit gekommen. Wilczek! Ah, Franz, wir müssen es nicht nochmal machen. Wir haben, was wir brauchen. Was? Nun, schon verständlich, dass einem schlecht wird, wenn man sich so durch die Luft wirbeln lässt. Aber ruh dich aus, Franz. Den Rest kann ich ohne dich erledigen. Wir haben, was wir brauchen. Zuvor hatte er keine Zeit dafür gehabt. Jetzt aber machte Papst lange Spaziergänge. Am liebsten nach der Verdunkelung, wenn die Stadt so leer war, dass man meinte, sie wäre nur für einen selbst errichtet. Und weil seine Fantasie nach so vielen Jahrzehnten gar nicht mehr anders funktionieren konnte, stellte er sich Filme vor. Ein Eifersuchtsmord auf der großen Brücke. Ein Golem, der aus einem tiefen Keller steigt. Ein wenig altmodisch, diese Filme. Aber Prag erzeugte solche Bilder ganz von selbst. Der Fall Molander hingegen würde funkelnd modern sein. Der Krieg war in ein paar Wochen vorbei und dann würde die Welt sein Werk mit Staunen sehen. Seine Stellung unter den ersten Regisseuren würde wieder feststehen. Und wenn er in Amerika drehen würde, konnten sie ihm kein Drehbuch und keine schlechten Schauspieler mehr aufzwingen. Jetzt musste nur noch der Schnitt gelingen. Trude? Ja, hörst du mich? Ja, wir sind im Schneideraum, in den Studios. Ja. Ja, jetzt muss nur noch der Schnitt gelingen. Ach, das wird er bestimmt. Weißt du, Trude, mir fallen auf einmal Dinge auf, die ich gar nicht geplant hatte. Mutter Molander hält Kopf und Hände fast wie die Erika. Und Wegener legt seinem Sohn die Hand auf den Kopf, gerade so wie ich selbst früher beim Jakob. Von ihm keine Nachricht? Nichts von ihm. Nein. Du wolltest doch Stücke schreiben, früher. Ich wollte viel. Ich wollte auch Schauspielerin sein. Das war, bevor ich dich geheiratet habe. Du hast gesagt, nicht in meinen Filmen. Der Krieg kommt näher. Ich bin aufs Wehrmeldeamt zur Musterung berufen. Oh Gott. Ich würde natürlich gerne dienen. Das rief er schnell, um ihr zuvorzukommen. Nicht auszudenken, wenn sie jetzt etwas Falsches sagte. Es wäre mir eine Ehre für Deutschland, aber das Ministerium hat dafür gesorgt, dass ich zurückgestellt werde. Hab keine Angst. Ja, aber wenn du... Trude? Hallo? Trude? Gib mir doch mal diese Szene... Zwei- oder dreimal am Tag fiel der Strom aus. Die Bildschirme wurden dunkel, die Spulen erstarrten und sie konnten nichts tun, als hinauszugehen und zu rauchen. Während sie warteten, sprachen sie wenig. Sobald aber der Strom wieder kam, arbeiteten sie noch besser zusammen als früher. Zurück, Franz. Wenn er dorthin liegt, schau. Wir brauchen ein Bild vom Fenster als Überleitung zum Gegenschuss. Haben wir etwas? Ich schon nach. Aber noch bevor Franz einen Vorschlag machen konnte, riss ein kleiner, glatzköpfiger Mann die Tür auf und schrie etwas in einer fremden Sprache. Kardasch! Deutsch? Französisch? Karl Rasch! Der Mann schrie wieder. Und da erst begriff Papst, wer das war. Ach, Karasch, um Gottes Willen. Herr Karasch, der Autor. Was machen Sie denn hier? Herr Hitler, meinen Film sehen. Später, gern. Wir sind erst beim Schneiden. Ich wende mich an die Partei. Aber wieso denn? Karasch ist ein verdientes Mitglied der Reichsschrifttumskammer. Sicherlich. Man hat Karasch nicht zu den Dreharbeiten eingeladen, bei denen er doch in vieler Hinsicht von Nutzen hätte sein können. Setzen Sie sich doch lieber, Herr Karasch. Niemand wollte... Sie sprechen mich mit Herr Dr. Karasch an. Warum ist hier kein Kötter? Ich habe zuvor bereits beim Film gewirkt. Gibt es im Schneideraum nicht... immer einen? Papst hat am ersten Tag den Cutter nach Hause geschickt. Aber das durfte keiner wissen, denn wenn der Mann nicht sein volles Honorar erhielt, würde er Beschwerde in Berlin einlegen. Hat heute frei. Wohlverdienter Ruhetag. Mitten im Film? Ha! Aber nun zeigen Sie schon. Also dann, Franz. Franz ließ die Filmrolle mit dem bereits geschnittenen Anfang laufen. Papst legte Karasch freundschaftlich die Hand auf die Schulter, aber dieser zuckte mit einer Grimasse zurück. Wilhelm, was machen wir, wenn er was ändern will? Ich glaube, das ist unser kleinstes Problem. Hä? Gestern habe ich Tschechen mit Gewehren gesehen. Etwas braut sich zusammen. Aber meinst du nicht, dass wir... Letztklassiger Dreck! Miesen! Bolschewistischer, jüdischer, gemeiner, pornografischer Schweinedreck. Aber Sie haben doch erst eine Minute... Karasch wusste es. Als Sie zu mir kamen, Hippler und lieben einer. Wir haben den Richtigen. Und dann noch seine saudumme Frau mit ihrem grindigen Bücherzirkel. Aber Sie haben doch noch gar nichts gesehen, ins KZ. Sie beide. Dafür sorgt der Karasch jetzt. Franz wusste, dass das eine gefährliche Lage war. Aber es half nichts. Er musste lachen. Ich muss mich für meinen Assistenten entschuldigen. Papst versuchte, sich in den Griff zu bekommen, aber es gelang nicht. Er lachte auch. Warten Sie nur! Sie! Warten! Sie! Noch ein Grund, warum wir uns beeilen müssen. Aber was hat ihn denn? Er hat doch noch nichts gesehen. Es war wohl genug. Er hat einen Instinkt für Qualität. In den weiß gekachelten Räumen des Kopierwerks unter ihnen, wo ein Dutzend Frauen in Schutzanzügen arbeiteten, wurden Positivkopien gezogen. Aus diesen schnitt Papst mit Franz den Film zurecht. Dann wurde nach der so entstandenen Vorlage das Original negativ zerschnitten und neu geklebt. Drehen kann fast jeder, Franz. Beim Schneiden macht man erst wirklich einen Film. Gerade waren die Aufnahmen des Konzerts heraufgekommen. Deutlich sah man den Geiger, man sah die spielenden Finger, man sah den Bogen über die Saiten springen. Und dann waren da auch die Bilder von der Kranfahrt. Ein Wirbel durch den strahlenden Saal, tief darunter die Köpfe der Menge. Hm. Und so setzte Papst die Folge der Bilder zusammen. Jeder Schnitt ein Taktschlag, schneller, schneller, langsamer, Atem holen. Und jetzt stürzte die Zeit sich selbst in die Beschleunigung. Und die Kamera schnellte empor. Was war das? Hat es Fliegeralarm gegeben? Nicht, dass ich wüsste. Die nächsten 20 Minuten hörten sie in der Ferne Schüsse prasseln. Aber weil der Strom nicht ausfiel, arbeiteten sie weiter, bis die Nacht bleich wurde und die Sonne aufging. Erst als es von neuem dunkel wurde, mussten sie unterbrechen, um sich auszuruhen. Sie sagen, das Radio ist an allem schuld. Ach, gestern hat es auf einmal nicht mehr auf Deutsch gesendet, sondern auf Tschechisch, obwohl das verboten ist. Die Menschen haben das als Signal verstanden, haben die deutschen Straßenschilder abgerissen und dann ist geschossen worden. Was hast du da? Ein Armeetornister. Wir sollten den Zug nach Wien nehmen. Das tun wir auch. Mit dem Film. Da drin. Wenn er fertig ist. Wenn wir Molander nicht fertig schneiden, war alles umsonst. Alles. Du meinst, die Statisten? Selbst das war umsonst? Was? Das waren keine Statisten, das waren Soldaten. Was? Franz, du warst doch da. Du hast es doch gesehen. Auf einmal schienen Franz alle Erinnerungen unscharf zu werden. War es möglich, dass nichts davon geschehen war? Konnte man entscheiden, es sich eingebildet zu haben? Konnten die Erinnerungen falsch sein? Oder konnte man entscheiden, dass sie falsch waren, einfach weil man es wollte? Wir müssen fertig werden. Dann gehen wir hinunter, lassen aus dem Negativ das Original schneiden, bringen es nach Wien. So verging der Tag, so vergingen die Nacht und ein weiterer Tag. Sie aßen Butterbrote, die Franz aus der Halle stahl, in der Lieben einer drehte. Sie tranken Unmengen von schwarzem Kaffee und der Film setzte sich zusammen, Einstellung für Einstellung. Und Franz bemerkte mit schwer beschreibbarer Erleichterung, dass in keiner davon Dr. Sämann sichtbar war. Wilhelm, ich war gerade unten, das Kopierwerk ist leer. Wie leer? Leer, da ist keiner mehr, die sind alle weg. Wer soll denn jetzt unser Negativ schneiden? Na dann... Wir selbst. Wie soll das gehen? Wir müssen es selbst machen. Ich schneide oben, du passt unten das Negativ an. Ich kann das nicht. Früher beim Stummfilm war der erste Assistent immer der Schnittmeister. Du kannst das. Du musst dich nur konzentrieren. Und du darfst nie die Handschuhe ausziehen. Auf dem Negativ darf es nicht den kleinsten Kratzer geben. Hörst du? Also saß Franz nun am Umroller, vor ihm das Zählwerk, rechts und links die großen Filmspulen. Er kurbelte Meter für Meter weiter, schnitt, klebte. Um ihn lag tiefe Stille. Auch Lieben einers Leute waren verschwunden. Kulissenteile lagen auf dem Boden, darunter eine Harfe und eine zerbrochene Hollywood-Schaukel. Nur ein einsamer Hausmeister zog lustlos einen Besen durch die Halle. Wilhelm. Was? Wie lange habe ich geschlafen? 2 Stunden. Ich habe dich schlafen lassen. Das hättest du nicht tun sollen. Wir haben keine Zeit. Komm, die letzte Rolle noch. Wir schneiden sie direkt auf dem Negativ. In der letzten Einstellung verließ Fritz Molander das Gefängnis. Seine Hände waren drinnen gebrochen worden. Er würde nie wieder Geige spielen. Dann hätte zur Musik Paganinis der Nachspann begonnen. Die Titel haben wir aber noch nicht. Es muss auch so gehen. Nimm die Rolle. Ich hab sie. Hier, der Tornister. Los, jetzt, zum Bahnhof. Es war früher Morgen. Straßenbahnen fuhren nicht mehr, Autos waren kaum zu sehen. Franz trug stöhnend den Armeetornister, in dem sich 5 Rollen des Films stapelten, jede in einer Metalldose. Papst trug einen Jutesack mit 2 weiteren Rollen. Er war so müde. Ihm kam es vor, als ob der Asphalt kleine Wellen würfe, dann auch, als ob sie mit dem Kopf nach unten gingen und der Himmel ein unendlicher Abgrund wäre. Ich kann nicht mehr. Du musst! Der Tornister ist zu schwer, ich muss mich kurz ausruhen. Ach, ruh dich im Zug aus. Glaubst du, dass noch ein Zug geht? Muss. Warum? Weil wir ihn brauchen. Papst hatte sich so aufs Filmschneiden eingestellt, dass es ihm schien, als könne er hier draußen weitermachen. Als stünde alles, was er sah, zur Disposition. Der lange Weg am Fluss. Könnte man den nicht abkürzen, indem man nur unsere Füße zeigt? Dann für einen Moment den bedeutungsvoll schiefen Baum dort drüben. Dann schon den Moment, wo wir triumphierend die Brücke zur Stadt überqueren. So viel nutzlose Zeit, so viel leeres Trotten. Und als er sich darauf konzentrierte, gelang es ihm tatsächlich. Er bekam den Schnitt fast problemlos hin. Füße, Baum, Himmel. Und hier waren sie schon. Auf der neuen Brücke, die jetzt gar nicht mehr so hieß, weil das Schild mit ihrem Namen rot beschmiert war. Ich kann nicht mehr. Halt durch! Wir sind gleich am Bahnhof. Papst musste sich einen Moment ans steinerne Geländer lehnen. Schon der Jutesack mit den zwei Rollen war sehr schwer. Neben ihm stand Franz, schweißdurchnässt und gebeugt über dem Tornister mit den fünf Rollen. Papst sah die Männer mit ihren Gewehren. Er überlegte. Eine absurde Leichtigkeit, gemischt aus Müdigkeit und Verwirrung, hatte ihn erfasst. Man muss nur die Perspektive wechseln. Eine Kamera hinter den Männern, den Blick über ihre Schultern, entlang der Gewehrläufe auf die zwei fernen, beladenen Figuren auf der anderen Seite der Brücke. Und jetzt ein Schwenk. Die Kamera dreht sich. Straßen ziehen vorbei. Links auf der Potskala hatte jemand eine Barrikade aus Mülltonnen und einem Klavier errichtet. Weiter drehte sie sich, bis auf die kleine Straße, die in Richtung der Wenzelsgasse führte. Und dort, mittels einer Doppelbelichtung, erschienen die beiden bepackten Männer und setzten den Weg fort. Nicht umdrehen! Das zerstört den Effekt. Kann man das wirklich so machen? Warum geht denn das? Aber er wusste, ohne hinzusehen, die Brücke hinter ihnen, auf welche die Männer eben noch mit ihren Gewehren zielten, war jetzt leer. Sven! Franz! Bist du in Ordnung? Das ist ganz weiß im Gesicht. Weg hier! Schnell! Schnell! Schneller! Nein, nein! Licht nach links! Warum nicht? Links ist der Bahnhof! Weil es nicht stimmt! In der letzten Einstellung sind wir von rechts nach links. Wenn wir jetzt hier andere Richtung... Hier, den Keller! Schnell in Sicherheit! Es ist bestimmt schwierig zu beleuchten vom Tageslicht durch die Staubwolke in die Dunkelheit. Was? Der Panzer, der geschossen hatte, fuhr vorbei. Sie waren ihm um Sekunden entkommen. Als ihre Augen sich ans Dunkel gewöhnt hatten, sahen sie, dass im Keller Menschen kauerten. Reglos, wartend. Aber die meisten sahen nicht ängstlich aus, eher... Entschuldigung? Gute Gesichter, dachte Papst. Dafür musste man eine Weile suchen. Das brachten die Besetzungsbüros nur selten zustande. Entschuldigung? Ja, bitte. Sie sind doch GW Papst? Ja. Haben Sie meine Filme gesehen? Einige. Und? Haben Sie ihnen gefallen? Was ist da oben los? Aufstand. Irgendwann erträgt man es nicht mehr. Dann fürchtet man das niedrige Leben mehr als das Sterben. Er sagt, dass der äußerste Dreck, das Allerniedrigste, die ärgste Bosheit und Gemeinheit eben doch nicht existieren soll. Eine Weile vielleicht, aber dann nicht mehr. Sie fragt, wohin sie gehen, sie beide. Wir? Bahnhof. Ah, das ist recht. Vielleicht fahren noch Züge. Aber nehmen Sie besser nicht den direkten Weg. Gehen Sie lieber hinten rum. Nee, Vorsicht, Wilhelm. Der Sack, die fliehen dort. Na los, auch an den Tornister damit. Es geht nicht. Es muss. Es ist zu schwer. Ach, jetzt. Gib her. Als sie auf die Straße kamen, spielte sich dort eine so aufwendige Massenszene ab, dass Papst unwillkürlich an die Kosten dachte. Schau, seit Griffiths hat man solchen Aufwand nicht gesehen. Die Straßen, da drüben sind schon alle abgesperrt. SS! An den Wortfetzen, die die Laufenden wechselten, erkannte Papst, dass sie Deutsch sprachen. Alle Deutschen in der Stadt wollen plötzlich zum Bahnhof. Komm jetzt, Franz! Ich brauche eine Pause. Keine Zeit! Aber ich kann nicht mehr. Dann eben nicht. Dann sollte er eben zurückbleiben, dachte Papst. Wilhelm. Der Film war geschnitten. Franz hatte seine Aufgabe erfüllt. Er ging weiter, ohne sich umzudrehen. Die Eingänge zum Bahnhof waren gesperrt. Ein Panzer blockierte den Zugang zur Halle. Menschen schrien und protestierten, aber es half nichts. Man ließ sie nicht herein. Ich bin GW Papst. Ich bin ein bekannter Regisseur. Ich reise im Auftrag des Ministers. Dann haben Sie eine Sondergenehmigung? Nicht schriftlich, aber ich habe ein... Ohne kann ich Sie nicht durchlassen. Verstehen Sie nicht, wer ich bin? Ich habe... Guter Mann. Jeder ist ja jemand. Jeder will durch. Jeder ist frei von einem Großkopferten. Aber ich habe Befehle. Papst rührte sich nicht. Ihm fiel nichts mehr zu sagen ein. Aber er wusste, wie es funktionierte. Jetzt musste etwas Überraschendes passieren. Ein Wunder. Etwas enorm Unwahrscheinliches, das doch irgendwie gerade noch Sinn ergab. So war es immer im Film. So musste es auch diesmal sein. Er schloss die Augen. Er spürte, dass er nur Sekunden von einer Ohnmacht entfernt war. Nur liegen, dachte er, nur nicht mehr diese Last. Bist du das, Ferdl? Franz? Ja, mein Gott. Franzl Wilczek. Das gibt's ja nicht. Dass du am Leben bist, Ferdl. Das ist der Ferdl Krasporek. Mit dem bin ich zusammen aufgewachsen. Sehr erfreut. Geht er zu dir? Mhm. Na kommt's. Beeilt euch. Und grüß den Papa in der Gärtnerei. Ferdl, ich weiß gar nicht, wie ich da... Reden wir später, wenn alles dabei ist. Jetzt lauft's. Ja. Laufen konnte Papst mit dem Tornister nicht. Aber er ging, so schnell es möglich war. Für Fahrkarten war keine Zeit mehr. Sie würden einfach den Schaffner bestechen, falls es einen gab. Komm, Franz, hilf mir doch mit dem Rucksack. Die Vlasov-Armee, die russische Befreiungsarmee, sie greift ein, aber auf Seiten der Tschechen. Papst hatte noch nie von Vlasov gehört. Das Einzige, was zählte, war, dass dieser Zug losfuhr. Er war noch nie im Leben so müde gewesen. Er spürte den Zug unter sich schwanken, spürte sich versinken. Aber kurz bevor er das Bewusstsein verlor, kam ihm ein beunruhigender Gedanke. Wenn er jetzt so müde war, weil er tagelang ohne Schlaf den Film geschnitten hatte, wenn er jetzt nicht mehr klar denken konnte, hatte er dann zuvor klar gedacht? War es möglich, dass auch der Film das Produkt eines geschwächten Geistes war? Er konnte sich schon an nichts mehr erinnern. So viele Entscheidungen hatte er getroffen, aber keine einzige ließ sich zurückrufen. Ich muss mir das Ganze so bald wie möglich ansehen. Gleich, wenn der Film in Wien kopiert ist. Also wenn... Papst kam zu sich, weil der Zug stand. Es war früher Abend. Erschrocken tastete er nach dem Tornister mit den Filmrollen. Er war da. Wir sind gleich in Brünn. Wenn wir Glück haben, steigen viele Leute aus. Ich steige aus. Mein Platz wird frei. Und die Herren fahren nach Wien? Ja, Wien. Unglaublich, dass wir es rausgeschafft haben. Da haben sie recht, ja. Ich bin ein Hufschmied. Ich hab noch Metall gefunden. Keiner kümmert sich mehr drum. All die Pferde, die schönen Tiere. Es gibt nicht genug Autos für die Wehrmacht, also werden Pferde eingesetzt. Und wenn die dann sterben, ja, was ist? Niemand kümmert sich mehr drum. Keiner sammelt schönen Hufeisen ein. Und Sie, was machen Sie in Wien? Ich fahre zu meinen Eltern. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen. Ja? Welcher Bezirk? Döbling, Cortegeviertel. Mein Vater hat eine Gärtnerei. Wenn Sie mal Tulpenzwiebel brauchen. Ich brauche sicher keine Tulpenzwiebeln. Ich brauche mehr Hufeisen. Und ich brauche eine Frau. Heirat möchte ich. Und Frieden brauche ich auch. Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische, aber was wollen Sie damit sagen? Es wird Frieden geben, wenn der Krieg gewonnen ist, gewiss nicht zuvor. Gnädiger Herr, das weiß ich. Aber es wird doch bald sein, nicht wahr? Ja, natürlich bald. Sehr bald. Der Hufschmied sah Papst in einer Weise an, die ihn daran erinnerte, was für eine fragwürdige Erscheinung er abgab. Er hatte sich seit vielen Tagen nicht rasiert oder die Kleidung gewechselt. Seine einst verletzte Hüfte brannte wie Feuer. In den Schultern und Kniegelenken pochte dumpfer Schmerz. Schnapsen? Aber immer. Wer gibt? Na du, ich hab Vorhand. Die beiden setzten sich auf den Boden und begannen Karten auszulegen. Neben dem Hufschmied ein Armeetornister. Es war genauso einer, wie Papst ihn hatte. Stich. Nutzt da nix. Ich gewinn. Und wenn die Welt zusammenfällt. Verzeihen Sie, was meinen Sie mit, wenn die Welt zusammenfällt? Sie zweifeln am Endsieg? Schatz, ich bin ein einfacher Mann. Papst hörte den Hufschmied noch antworten, dass er ein einfacher Mann sei und es sich selbstverständlich nie herausnehmen würde, am Endsieg zu zweifeln. Dann war er wieder eingeschlafen. Er wachte auf, als der Zug in Wien zum Stehen kam. Es war wohl früher Morgen. Die Sonne war schon aufgegangen. Neben ihm rieb sich Franz die Augen. Papst hielt sich an dem Tornister fest, kam irgendwie auf die Knie und dann auf die Füße, richtete sich auf. Wir haben's geschafft, Franz. Jetzt sofort zum Kopierwerk. Und dann sehen wir, was wirklich an Molander dran ist. Ein merkwürdiges Gefühl von Sorge hatte ihn erfasst. Kurz vor dem Aufwachen hatte er von einem Film geträumt, den er zu drehen hatte. Das geschah oft. Aber bei diesem hatte er sich nicht entscheiden können, wie das Ende aussah. Ich hab geträumt von einem Film. War es eine Komödie oder war es jene Art von Geschichte, bei der in letzter Minute noch etwas Entscheidendes dazwischen kam? Ach so. Du bist übrigens auch drin vorgekommen, Franz. Also dann? Ja. Papst beugte sich hinunter, wollte den Tornister aufheben und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er war sehr schwer, aber das Gewicht war anders verteilt. Etwas war nicht wie vorher. Franz? Franz, warte mal. Im ersten Moment begriff er nicht, was das, was er sah, bedeutete. Er begriff nicht, dass die Entscheidung über die Art der Geschichte getroffen war. Er begriff nur, dass die beiden Armeetornister, die genau gleich aussahen, genau wie alle anderen Armeetornister, dass sie verwechselt worden waren. Und dass ein freundlicher Mann, dessen Namen er nicht kannte, der Hufschmied, jetzt mit dem Seinen durch Brünn ging. Franz! Denn dieser Tornister hier enthielt Hufeisen. Wohl 100 oder noch mehr in säuberlichen Bündeln. Und obwohl es ja keinen Zweifel mehr gab, zerrte er sie heraus. Eines nach dem anderen, als könnte sich darunter sein Film verbergen. Und dann hob er den Rucksack auf, schüttelte ihn und fand keinen Zettel darin. Keine Karte, die den Namen des Mannes verraten hätte. Nur einige Hufnägel fanden sich noch ganz unten. Und ein Hammer und sonst nichts. Vielleicht meldet er sich ja. Er könnte herausfinden, was das für ein Film ist. Er könnte sich zeigen lassen in irgendeinem Kino und dann könnte er dich finden. Ja, ja. Ja, ja. Das könnte er. Und taub, ja fast besinnungslos vor Entsetzen, ließ er den Rucksack fallen und stieg vorsichtig auf den Bahnsteig, wo Menschen sich streckten, ins Licht blinzelten, einander umarmten und vor Freude lachten. Peter Alexander, den hab ich mal gekannt. Das war ein ganz großer. Herr Witzek, Herr Witzek, machen Sie doch leise. Kuchen gibt's gleich, Kuchen. Was? Kuchen, weil heute Sonntag ist. Ach so, ja. Warum bin ich so aufgeregt? Irgendwas ist nicht gut gegangen vorhin in der Fernsehsendung. Ich mach die Augen zu. Kopfstickerln kommen zurück. Graue Flächen füllen sich mit Farben. Ich erinnere mich an was, ohne dass ich so recht wüsste, woran. Also mache ich den Schrank auf und lass mich auf die Knie fallen. Der Armeetornister. Schmutzig ist er und alt. Ja, jedes Mal, wenn ich die Jacken aus dem Schrank nehme, sehe ich ihn. Aber weil er immer da ist, habe ich lange nicht mehr über ihn nachgedacht. Kaum vorstellbar, dass ich den einmal tragen habe können. Drinnen sind Filmdosen. Ohne nachzusehen, weiß ich, wie viele es sind. Herr Wilczek. Ja? Ja, ja. Der Mann steht vor mir so, wie er damals in der Gärtnerei gestanden ist. Ich knie in einem Torfbeet, so wie ich ja jetzt auch auf den Knien bin, hier, auf dem Teppich. Und schon damals tut mir dabei der Rücken weh, obwohl ich noch jung bin. Ja, bitte? Ja, bitte? Gärtnerei Wilczek, das haben Sie doch gesagt letzte Woche im Zug. Wenn ich Tulpenzwiebeln brauche, soll ich zu Ihrem Vater kommen. Keiner hat bessere, haben Sie gesagt. Tulpenzwiebeln? Nein, ich brauche keine Tulpenzwiebeln, aber ich habe Ihren Rucksack. Bis nach Lischin habe ich ihn geschleppt, ich Trottel. Die sehen ja alle gleich aus, die Heerestornister. Sie sind extra nach Wien gekommen. Ich brauche die Hufeisen. Die sind im Zug geblieben. Die sind im Zug geblieben. Bitte was? Da schimpft er eine Zeit lang, stampft mit dem Fuß auf und schüttelt die Fäuste und sagt Wörter, die man sich gar nicht merken möchte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Er beruhigt sich auch. Wir schütteln uns sogar die Hände. Hier auf dem Teppich, ich kniend, er stehend, der Tornister neben uns. Und er klopft mir auf die Schulter und fragt noch, was denn das für Blechdosen sind. Und ich sag, ach, da waren Ihre Hufeisen wertvoller. Herr Wilczek. Und dann stehe ich neben dem Rucksack mit den Filmdosen und denk, ich muss dem Papst Bescheid sagen. Der wird so glücklich sein, sofort muss er's hören. Und rühre mich nicht. In seinem Schloss muss ich anrufen, vielleicht auch den Zug nehmen, muss ihm sagen, dass sein Film da ist. Und ich rühre mich nicht. Ein guter Schüler, hat er gesagt, ein Gefolgsmann, dem ich vertrauen kann. Jedenfalls knie ich dort im Garten bei dem Rucksack und tue nichts. Herr Wilczek. Wochen sind vergangen, Monate. Wie ich den Papst am Set von der Prozess besuch. Ja, wie soll ich ihm erklären, dass ich den Film schon ein Jahr hab? Ich erwähne den Konzertsaal, die Statisten. Aber er scheint gar nicht zu wissen, wovon ich rede. Irgendwann beginnt er immer vom verschwundenen Meisterwerk zu reden, dem großen Film, der vielleicht noch einmal gefunden, der womöglich noch auftauchen wird. Wenn man nur wüsste, sagt er, wer der Hufschmied gewesen ist. Ja, antworte ich dann, wenn man nur wüsste. Und ich denke, ich habe ja noch Zeit. Die Jahre vergehen und auf einmal ist der Papst tot. Ein guter Schüler, ein Gefolgsmann. Was tut so einer jetzt? Bitte, Herr Wilczek, Sie haben Ihre Küche nie gegessen. Sie haben mich schlecht rasiert. Ich war im Fernsehen. Wie oft kommt es schon vor, dass jemand ins Fernsehen geht aus dem Sanatorium? Und ich war schlecht rasiert? Soll ich Ihnen den Kuchen vielleicht auf die Zimmer bringen? Na, dann bringen Sie ihn heute. Soll ich Ihnen den Rucksack vielleicht hier in den Schrank stellen? Da können Sie ihn wieder zumachen, ja? Mein Gott, Wilczek, was haben Sie denn da drin? Das geht Sie nichts an. Sollen wir das nicht für Sie abholen lassen? Das ist doch nur im Weg, schwere Ding. Können Sie sich vorstellen, dass ich das einmal hab heben können? Sie waren ja ein sehr starker junger Mann, was? Als die Frau Kraninger gestorben ist, ist alles auf den Müll gekommen. Aber Herr Wilczek. Ich meine ja nur, ich habe ja auch keine Angehörigen. Nur eine geschiedene Frau, aber die... Sollen wir es jemandem bringen? Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich habe noch keinen Mittagsschlaf gehabt. Also, Keine Kuchen? Doch, Kuchen schon. Müd bin ich. Die Wärme auf mein Gesicht fühlt sich angenehm an. Wie früher, als Kind, wenn ich krank war. Franzl, sind wir krank, hat der Dr. Seemann dann immer gesagt. Seine kühle Hand auf meiner Stirn. Und dann habe ich gedacht, er ist doch nicht krank, der Dr. Seemann. Also warum sagt er wir? Krank? Bin doch nur ich. Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 4. Es spielten G.W. Pabst, Thomas Leubel, Gertrude Pabst, Enne Schwarz, Jakob als Kind, Elliot Caro, Jakob als junger Mann, Oskar Kehlmann, Erika Pabst, Monika Gruber, Wilczek Jung, Felix Pöchhacker, Wilczek, Erwin Leder, Heinz Konrads, Anton Rattinger, Jerzabek, Hannes Liebmann, Kuno Krämer, Fabian Hinrichs, Minister, Holger Handke, Leni Riefenstahl, Bibiana Beglau, Greta Garbo, Valerie Ceplanova, Louise Brooks, Antonia Bill. Erzähler Michael Kranz. Sowie in weiteren Rollen Theresa Albert, Marion Breckwold, Raphael Dwinger, Konstantin Frank, Gudrun Gabriel, Helena Gammel, Paul Heimel, Eva Marlene Hirschburger, Uriel Jung, Rudolf Krause, Roman Knischka, Felix Leicher, Patrick Strasser, Nicholas Mockridge, Andreas Nickel, Alice Prosser, Felix Römer, Jördis Trauer, Oliver Obanski und Julia Zimt. Besetzung: Jutta Komnick und Kati Bonjour. Komposition: Markus Lehmann-Horn. Eingespielt vom Leopold Mozart Quartett. Klavier: Katrin Isabel Klein. Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern. Dramaturgie: Christine Grimm. Produktion: Deutschlandfunk 2026.